am 25. Februar 1901 nach dem Gedächtnis der Sofort notiert. Hochverehrte Herren, wie viele Völker, wie viele Reiche sah die Welt entstehen, sah sie blühen und wieder vergehen. Denn nirgends gibt auf dieser großen Erde Regen, Stillstand. Es herrscht ein ewiges Kommen und ein ewiges Gehen. Wir aber können mit Stolz behaupten, dass unser durchrollten und die hohen Zollern neu entstandenes deutsches Reich über alle diese gewesenen und noch bestehenden Reiche in seiner Geburt und heutigen Blüte und Kraft weit emporragt. Als vor nun mehr als 200 Jahren der Sohn des Großkurfürsten sich in Königsberg selbst die Königskrone aufsetzte, freilich dieselbe damals mehr als der Titel von Ornans betrachten, da ahnte er nicht, zu welcher kolossalen Machtentfaltung seine großen Nachfolger dieselbe ausnutzen würden. Friedrich der Große wollte nicht nur ein Königskrone besitzen, er wollte auch ein wirkliches Königreich regieren. Und was ein Friedrich wollte, das pflegte er auch durchzuführen. Und so kam es, dass er bei seinem Tode seinen Nachkommen ein großes, geeinigtes, starkes Preußen hinterließ. Ein Reich, das im Rat der Völker gehört werden musste. Und nun, durch dieses Friedrichsche Preußen, gelang es Wilhelm den Großen, der nach langer, öder Zeit endlich wieder in Friedrichsche Bahn einlenkte, unsere heutige deutsche Zeit. Und so meine ich, meine Herren, so lange wir Deutschen untereinander prüfen.